1. Waren seine Regierung seit Rückkehr Nebukadnezar, der König von Babel, 4. Und König Joachim unterworf sich im für 3 Jahre, doch anschließend rebellierte gegen ihn. 2. Daraufhin sandte der Herr Streifscheren der Chaldeer, Edomiter, Moabiter und Ammoniter gegen Judah, am es zu zerstören, y es zu vor durch sein Propheten angekündigt hat. 3. Dies Gesche ausschließlich aufgrund des Zorns des Herrn über Judah, so dass sie wegen der Sundenmanesses und all seine Taten aus seiner Gegenwart entfernte. 4. Zudem hat Manus unschuldiges Blut vergossen und Jerusalem damit erfüllt, ein Tat, die der Herr nicht vergeben wollte. 5. Al weiteren Taten Joachim sind im Buch der Chronik der Könige von Juda verzeichnet. 6. Joachim starb und wurde bei seinen Vorfahren begraben, woraufhin sein Sohn Joachim und seine Stelle König word. 7. Der König von Ägypten verlieh sein Land fortan nicht mehr, da der König von Babel das gesamte Gebiet von Bark Ägyptens bis zum Euphrat erobert hat, welch zuvor Ägypten gehort hat. 8. Joachim war 18 Jahre alt, als er König word, und regiert 3 Monate lang in Jerusalem, sein Mutter hieß Nehusta, die Tochter Elnathans, und stammte ebenfalls aus Jerusalem. 9. Er tat, was dem Herrn missfiel, genau wie sein Vater es getan hat. 10. Zu dieser Zeit rückten die Truppen Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem vor, woraufhin die Stadt belagert word. 11. Waren sein Truppen die Stadt belagerten, griff Nebukadnezar, der König von Babel, Jerusalem persönlichen. 12. Daraufhin begab sich Joachim, der König von Judah, zusammen mit seiner Mutter, seinen Dienern, Obersten und Kammerern zu Nebukadnezar. Im 8. Jahr seiner Herrschaft nahm der König von Babel in Gefangen. 13. Nebukadnezar führte die Schatzer des Tempels des Herrn und des Königlichen Palasts fort und zerschlug sämtlich goldenen Gefäß, die König Salomo für den Tempel des Herrn angefertigt hat, genau wie der Herr es angedroht hat. 14. Er führte die gesamte Bevölkerung Jerusalems, al Obersten und Zentausend Werfahrheger Männer soe sämtlich Schmied und Schlosser in die Gefangenschaft, lediglich die Armsten Landbewohner blieben zurück. 15. Joachim word nach Babel deportiert, ebenso führte Nebukadnezar die Königsmutter, die Frauen des Königs, sein Kamera und die führenden Persönlichkeiten des Lands als Gefangen von Jerusalem nach Babel. 16. Zusätzlich brach der König von Babel 7000 Werfahrheger Männer und 1000 Schmied und Schlosser, allesamt kriegstüchtige Personen, als Gefangen nach Babel. 17. Und Joachim stellte ernannte der König von Babel dessen Onkel Matanja zum König und änderte seinen Namen in Zedekiah. 18. Zedekiah war 21 Jahre alt, als er König word, und regierte 11 Jahre lang in Jerusalem, sein Mutter hieß Hamutal, die Tochter Jeremias, und stammte aus Libna. 19. Auch tat, was dem Herrn missfiel, genau wie Joachim es getan hat. 20. Den aufgrund des Zorns des Herrn Gesche dies mit Jerusalem und Judah, bis sie aus seiner Gegenwart verstoßen hat. Schließlich rebelliert Zedekiah gegen den König von Babel.